dieses Jahr. Wir haben es ertragen, Tod und Gefahr. Sie fochten uns nicht an, unsere Brigade hat sich gut geschlagen. Elfte voran, wir standen unseren Mann. Rot, Front, stumm bereit, die Spanien freut und Land befreit. Der Menschheit Zug und steht im Feld, denn unser Sieg befreit die ganze Welt. Und immer rot, Front, stumm bereit, die Spanien freut und Land befreit. Der Menschheit Zug und steht im Feld, denn unser Sieg befreit die ganze Welt. Holt sie zurück, die Dörfer und die Städte, frei wird das Land, das unser Fuß betritt. Denkt an Jarama, Quinta und Brunete, Elfte voran, wir standen vor Madrid. Rot, Front, Sturm bereit, wir standen ins Volk und Land befreit. Der Menschheit Zug und Steg gefällt, denn unser Sieg befreit die ganze Welt. Und immer rot, Front, Sturm bereit, wir spannen ins Volk und Land befreit. Der Menschheit Zug und Steg gefällt, denn unser Sieg befreit die ganze Welt. Spanien zum Sturm, es geht um Land und Rechte. Hier ist das Feld, der Freiheitsschlacht begann. Rom und Berlin, wir schlagen eure Knechte. Elfte voran, erzähl, man führt uns an. Rot, Front, Sturm bereit, wie Spaniens Volk und Land befreit. Der Menschheit Zug und Steg im Feld, denn unser Sieg befreit die ganze Welt. Und immer rot, Front, Sturm bereit, wie Spaniens Volk und Land befreit. Der Menschheit Zug und Steg im Feld.